von Andreu Martin, erster Teil. War früher ein hinfälliges Gebäude aus Holz und Pappe gewesen, dessen Dach bei Sturm davonflog und bei Regen zu einem Sieb wurde. Dann hatte man sie nach und nach ausgebessert, mit Ziegeln, Balken und Teerpappe vervollständigt, bis das Ganze fast eine Art Bunker geworden war. Zusammengestückelt zwar und tausendfarbig, aber doch sehr viel solider als die anderen Hütten rundherum. An jenem Tag, Anfang Juni, standen unter der glühenden Sonne ein paar Polizeiautos auf dem Platz. Einige schwarz gekleidete Frauen und eine ganze Horde schmutziger Kinder. Am Eingang zur Bar hatten sich zwei junge Typen postiert. Du kommst hier nicht rein. Der Bischof redet nur mit Riner. Hoffentlich kapiert ihr es bald. Kommissar Riner ist pensioniert, er ist nicht mehr im Dienst. Sag dem Bischof, dass ich Huertas bin, Paco Huertas. Na und? Verpiss dich. Ich habe damals den Mörder seiner Tochter erledigt. Und wenn schon? Huertas war vorsichtig. Er befand sich auf fremdem Terrain. Das wusste er. Und er wusste, dass diese Kerle nicht ungefährlich waren. Kommt, Leute, genug mit dem Theater. Was glaubt der Bischof eigentlich, wer er ist? Soll ich etwas schriftlich um Audienz bitten? Lass gehen, er will reinkommen. Kannst reingehen. Aber allein. Barcelona Connection. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Andreu Martin. Funkbearbeitung Eberhard Klasse und Eckehard Skorupa. Regie Eberhard Klasse. Erster Teil. Der Inspektor, groß, ziemlich schlaksig und irgendwie zu gut gekleidet für einen von der Polizei, schlenderte betont langsam an den Typen vorbei, als wollte er ihnen zeigen, wer hier das Sagen hatte. Drinnen in der Bar war es angenehm kühl. Nur wenig Sonnenlicht drang durch die angelehnten Fensterläden. Inspektor Huertas ging um die Theke herum und betrat den hinteren Raum, wo ihn der Bischof in einem Schaukelstuhl erwartete, ein Jagdgewehr auf dem Schoß. Du hast den Mörder meiner Tochter nicht erledigt. Das war Leiva. Aber ich war dabei. Wir haben ihn gemeinsam geschnappt. Was ist mit Leiva? Er pausiert. Ist für längere Zeit beurlaubt. Leiva beurlaubt. China pensioniert. Sämtliche Bullen, die was taugen, machen frei. Was ist los? Riner war zu alt. Dass du nichts sagst. Riner ist so alt wie ich. Und Leiva. Leiva ist mir sowieso egal. Von meiner Tochter hatte ich mich schon lange vorher losgesagt. Deshalb kann es mir auch egal sein. Bischof, das Gewehr. Was ist damit? Hast du nicht etwas Schiss? Ich sitze nur nicht gern in der Schusslinie. Meinetwegen. Was zum Teufel wollt ihr eigentlich? Ich habe jeden Monat bezahlt. Chiner und seine Leute haben ihre Kuverts immer pünktlich gekriegt. Wieso haltet ihr euch jetzt nicht mehr an die Abmachung? Oder bezahlen euch die Ausländer besser? Hm? Wie viel kriegst du, Bulle? Das Verhör war ergebnislos verlaufen. Der Bischof hatte behauptet, dass er die beschlagnahmten Sachen von ein paar Burschen gekauft hätte, die eines Tages im Viertel aufgetaucht waren. Namen und Adressen wusste er nicht. Und gekauft hatte er das ganze Zeug nur, um es zu verschenken. An seine Familie, bei Geburtstagen, Namenstagen und zu Weihnachten. Ausgerechnet. Muss ich eigentlich die Mordkommission Mit solchem Mist beschäftigen, ne? Ja, die Ware, mein Lieber. Nur noch 2 Monate. Da braucht's Futter für die Presse. Ja. Schließlich soll jeder lesen, wie unnachgiebig unsere Politiker sind. Es war noch nicht lange her, dass Toni Faora in die Abteilung gekommen war. Er hatte bei der Mordkommission wahrscheinlich nur deshalb angefangen, weil er Spannung und Action suchte. Nun sah er sich das kleine Dealerpack verfolgen oder in Massagesalons eindringen und halbnackte Mädchen mitsamt ihren Kunden aus den Betten scheuchen. Aber das Schlimmste war der Bürokram. Besonders wenn er mit Mord nicht das Geringste zu tun hatte. Es war Bertrand, Richter Bertrand. Ein hochgewachsener Mann, penibel gekleidet mit dem blasierten Gesichtsausdruck eines Aristokraten. Neben ihm Kommissar Valbuena. Wer hat das? Mensch, die meint doch nicht für uns. Wer hat das? Kannst du mal einen Augenblick kommen? Und du auch, Frau. Nochmal Scheiße. Richter Bertrand, das sind die Inspektoren. Wer hat das? Sehr erfreut. Frau. Zu Ihren Diensten. Sind Sie nicht derjenige, der Kommandant Olmers festgenommen hat? Mhm. Sehr gut. Wirklich sehr gut. Es stand in allen Zeitungen. Senior Bertrand benötigt euch für einen dringenden Einsatz. Und zwar gleich. Die beiden hatten keine große Lust, Bertrands Schutzengel zu spielen. Seine sogenannten Aktionen zur Sicherheit der Stadt fanden sie oft überstürzt und meist völlig unergiebig. Aber plötzlich steckten sie in eine Geschichte, die sich jeder Polizist mindestens einmal in seinem Dienstleben wünscht. Mit all ihrer Autorität fielen sie diesmal nämlich nicht in eine schmutzige Absteige ein, sondern in eine prächtige Empfangshalle aus weißem Marmor, reichlich versorgt mit Frischluft aus einer Klimaanlage. Die Empfangsdame war eine brünette Schönheit mit sehr hellen Augen in einem kurzen, luftigen Kleidchen. Sie trug keinen BH. Zu wem möchten Sie? Wo ist das Büro von Senor Montero? Sind Sie angemeldet bei Herrn Direktor? Das ist nicht nötig. Ich bin Richter Bertrand und das sind 2 Herren von der Polizei. Wenn Sie einen Augenblick warten... Sie brauchen uns nicht anzumelden. Führen Sie uns in sein Büro. Aber ich weiß nicht... Bertrand wünschte keine Diskussion. Die Empfangsdame flitzte vor den 3 Männern her wie ein gehetzter Hase vor den Windhunden. Es ging alles so schnell, dass die Kleine nicht einmal Zeit fand, anzuklopfen. Verzeihung, Herr Direktor, aber ein Richter und 2 Herren von der Polizei. Der Gesichtsausdruck des Mannes, der sich hinter einem pompösen Mahagonischreibtisch verschanzte, war für Huertas und Faora wie ein Geschenk. Der Mann sah sie mit offenem Mund an, wie ein Fisch auf dem Trocknen. Ich verstehe nicht. Wollen Sie mir nicht sagen, was... Ich bin Richter Bertrand und das sind die Inspektoren Huertas und Faora. Senor Tomás Montero, Sie sind verhaftet. Ich bin was? Montero sah Bertrand auf sonderbare, halb amüsierte Weise an, als würden sie sich bereits kennen. Aber Bertrand zuckte nicht einmal mit der Wimper. Ich brauche Ihnen die Gründe nicht zu nennen, nicht wahr? Sie sind Haupteigentümer von mindestens 6 Firmen, die mehr oder weniger in schmutzige Geschäfte verwickelt sind. Du kannst gehen, Antonia. Das Relaxity ist in Wirklichkeit ein Bordell. In den Nachtclubs der Tope-Kette wird Prostitution betrieben. Ihre Importfirma dient zur Devisenverschiebung. In ihren Restaurants werden illegale Glücksspiele veranstaltet. Und in ihren Kosmetiklabors werden Kokain und Heroin verschnitten. Monteros Reaktion war ein gelangweilter Gesichtsausdruck. Er zog eine Schublade auf und holte ein Scheckheft heraus. Ich habe momentan sehr viel zu tun. Sagen Sie mir einfach, was ich Ihnen schulde und lassen Sie mich bitte in Ruhe. 1000 Millionen Pesetas. Ach, so ist das. Verstehe. Und ich kann mir auch vorstellen, wer dahinter steckt. Belehren Sie Senor Montero über seine Rechte. Tomás Montero, Sie sind verhaftet. Wegen Zuhälterei, Devisenschmuggel, illegalem Glücksspiel, Drogenhandel. Was zahlen Sie dir, Bett? Sag mir, was Sie dir zahlen und ich gehe mit dir das Doppelte. Finger weg, Montero, oder? Was, Huertas? Senor Montero, Sie können einen Anwalt bestimmen, der bei Ihrem Verhör anwesend ist. Sie haben das Recht, eine Person Ihrer Wahl zu nennen, die wir von Ihrer Festnahme unterrichten werden. Das wollen wir ja mal sehen. Habt ihr gehört? Das wollen wir ja mal sehen. Am Freitag, dem 17. Juli, 2 Tage nach Monteros Verhaftung, veröffentlichte die Zeitung El País einen offenen Brief, den ihr der Industrielle Tomás Montero aus der Untersuchungshaft im Gefängnis Modelo geschickt hatte. Darin behauptete Montero, dass angesehene Persönlichkeiten aus Industrie, Politik und klerikalen Kreisen ihn überredet hätten, in Geschäfte zu investieren, die sich mit einem Mal als kriminell erwiesen hätten. Er machte allerlei Andeutungen über Unternehmen von außerhalb und schrieb, dass er über genügend Informationen zu den Hintergründen verfüge, um seinen Prozess zu kippen. Komische Art der Verteidigung. Das rettet ihn auch nicht. Montero hat so viel Dreck am Stecken. Es wäre doch viel klüger gewesen zu behaupten, dass er nicht weiß, was seine Angestellten hinter seinem Rücken getan haben. Da droht eine Ratte einen ganzen Rattenstall. Kann uns da bloß recht sein. Aber Namen hat er nicht genannt. Na, wie dann auch? Ist doch alles nur Schauspielerei. Der Wutanfall eines Mamasöhnchens, das nicht verlieren kann. Der Vogel plustert sich auf. Am nächsten Tag, an einem Samstag, führte Huertas seinen Sohn Oscar aus, wie jeden Samstag. Er holte ihn morgens früh bei der Familie Fariol ab, vom Haus der Eltern seiner Ex-Frau Amelia, in das sie nach der Scheidung schnellstens wieder eingezogen war. Huertas hielt vor dem prunkvollen automatischen Gittertor an, wartete einen Moment und bog mit seinem verdreckten Seat in den Parkweg ein, der zur Villa hinaufführte, die immer größer wurde, je näher man kam. Jedes Mal, wenn er hier hochfuhr, fühlte er sich unwohl, verschwitzt, schlecht rasiert. Er passte einfach nicht mehr in diese Umgebung. Er hatte vielleicht nie hierher gepasst. Guten Tag, Paco. Du bist spät. Es ging nicht früher. Dann sorg wenigstens dafür, dass du ihn diesmal pünktlich nach Hause bringst. Sie hatten sich an der Uni kennengelernt. Beide fanden damals nichts dabei, dass er Polizist wurde. Es war nur vorübergehend. Später wollte er in die Fariolsche Anwaltskanzlei einsteigen. Er hat es jedenfalls versprochen. Papa, Papa! Ach, komm her, du Räuber. Ui, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, du bist doch von Mal zu Mal schwerer. So, steig doch schon mal ein. Und denk dran, er darf keine Cola trinken, sonst schläft er nicht. Und lass ihn nicht wieder mit deiner Pistole spielen. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Wiedersehen, Mama. Adios, mein Schatz. Was machen wir heute? Zeigst du mir mal den Schießplatz? Oh, ich hatte an Kino gedacht. Es gibt einen Western. Toll! Und nachher gehen wir auf den Schießplatz. Darf ich mal die Pistole rausholen? Nein, du hast doch gehört, was deine Mutter gesagt hat. Später? Mal sehen. In einer Woche habe ich Geburtstag. Am Sonntag. Weiß ich doch. Ich werde doch nicht deinen Geburtstag vergessen. Er hatte natürlich nicht daran gedacht. Auch das Raumschiff hatte er vergessen, das er Oscar schon zum letzten Geburtstag hatte bauen wollen. In der Küche stand seit über einem Jahr ein Karton mit allen möglichen Plastikteilen herum. Auch ein paar Zeichnungen und Bilder lagen dabei. Es sollte etwas ganz Besonderes werden. Höchste Zeit, endlich anzufangen. Von diesem Bertrand? Da sollte man wirklich Achtung haben. Meinst du nicht, Sola? Sowas nenne ich unbestechlich. Ja, ja. Er legt sich ganz schön ins Zeug und hat offenbar Erfolg. Was heißt unbestechlich, Papa? Den Richter hatten sie in einem Restaurant getroffen, in das Oscar unbedingt wegen der besonderen Eisspeisen wollte. Sola hatte er vor Jahren auf einem der Feste von Amelias Eltern kennengelernt und seitdem fühlte er sich ihm freundschaftlich verbunden. Beide hatten sich längere Zeit nicht mehr gesehen und der alte Richter war sehr erfreut, dass er beim Essen Gesellschaft bekam. Was heißt unbestechlich, Papa? Na, dass er anständig ist. Dass er immer auf der Seite der Guten steht. Ja, ja. Gut und böse. Aber im Ernst, dein Papa meint, Bertrand tut genau das, was das Gesetz verlangt. Bist du auch unbestechlich, Onkel Sola? Denke. Er ist der Unbestechlichste von allen. Ja, wenn du es sagst. Sag mal, Paco, weißt du eigentlich, wann du das letzte Mal bei mir zu Hause warst? Wann haben wir das letzte Mal eine Flasche aufgemacht? Ja, ich komme dich schon noch besuchen. Bloß im Moment habe ich so unheimlich viel um die Ohren. Er hätte mit Sola gern auch über Amelia gesprochen. Am Abend wollte er bei seiner Ex-Frau anrufen, um seinen Sohn vielleicht über Nacht bei sich zu behalten. Aber dann lieferte er ihn doch bei den Farjols ab. Was gibt's denn? Montero ist erschossen worden und rat mal wie. Wie? Nach der Methode Vaccarizzi. Das darf doch nicht wahr sein. Ist doch nicht alles. Sanchez und Albarazzo sind heute Nacht auch umgelegt worden. Wir haben jedenfalls den Fall Montero. Okay, gib mir eine halbe Stunde. Am 14. Juli 1984 wurde Ramon Vaccarizzi, Gangster aus Lyon, im Modelo von Barcelona getötet. Das Gefängnis befindet sich mitten in der Stadt und man kann häufig Mädchen auf der Straße davor sehen, die mit den Ganoven hinter Gittern sprechen, die dort ihre Strafe absitzen. An jenem Tag hörte Ramon Vaccarizzi seine Geliebte auf der Straße nach ihm rufen. Er lehnte sich ans Fenster seiner Zelle im dritten Gang der zweiten Etage und ein Dum-Dum-Geschoss, das aus dem gegenüberliegenden Gebäude abgefeuert worden war, zerschmetterte ihm den Schädel so, dass Blut und Gehirn in alle Richtungen spritzten. Auf haargenau die gleiche Weise, am 20. Juli, allerdings nicht am Tag, sondern mitten in der Nacht, wurde Thomas Montero aus dem Verkehr gezogen. Möglicherweise aus einer Wohnung von der gegenüberliegenden Straßenseite. Jetzt haben wir die internationale Mafia hier. Was? Sag mal, spinnst du jetzt oder was ist los? Jagdgewehr mit Zielfernrohr, wahrscheinlich Infrarot. Hatten wir sowas schon mal? Glaube nicht. Da waren absolute Profis am Werk. Montero war zwar eine Ratte, aber trotzdem nur ein kleiner Unternehmer für den Hausgebrauch. Warum sollte der von einem professionellen Killer umgelegt werden? Red keinen Blödsinn. Jeder Spanier kann sich so ein Gewehr besorgen. Du fantasierst. Und Monteros offener Brief? War da nicht die Rede von ausländischen Unternehmen, die sich hier festsetzen, Zweigstellen aufmachen wollten? Kleiderfabrikanten waren da wohl kaum gemeint. Ich hab schon mal gesagt, alles dummes Gerede, um sich wichtig zu machen. Du weißt genauso gut wie ich, dass die Mafia nur auf Urlaub nach Spanien kommt. Um hier unterzutauchen, wenn es bei Ihnen brennt. Und da werden Sie hier nicht gerade Zweigstellen aufbauen oder sowas ähnliches. Valbuena hat recht. Schau dir die Rauschgiftsachen doch an. Ein halbes Dutzend Verhaftungen und alles nur Einheimische. Sonst nichts in letzter Zeit. Und außerdem, wenn sich die Mafia wirklich in Barcelona niederlassen wollte, dann wird sie es bestimmt nicht so laut machen, oder? Also an die Arbeit und schlagt euch das mit der Mafia aus dem Kopf. Am Ende stellt sich heraus, dass doch bloß wieder Weibergeschichten sind. Romero von der Spurensicherung nannten sie das Trüffelschwein. Seiner Aufmerksamkeit entging nichts. An jedem Tatort wurde er fündig. In der Wohnung Calle Provenza, von der aus auf Montero geschossen worden war, fand er allerdings nichts. Keine Fingerabdrücke, keine Zigarettenstummel, kein Sperma im Bett, keine Nägel im Waschbecken und auch keine Fusseln in den Kleiderschränken. Der Mann gefiel mir nicht. Nicht, weil er Krach gemacht hätte, nein, im Gegenteil, aber... Irgendwie hatte er etwas Sonderbares. Hat ihn mal jemand besucht? Nein, nie, Senor. Bin ganz sicher, weil ich auf ihn irgendwie ein Auge hatte. Er war übrigens Deutscher. Deutscher? Wie kommen Sie darauf? Mein Mann hat das sofort gemerkt. Weil, wissen Sie, er hat 7 Jahre in München gearbeitet. Naja, und da kann er ein paar Brocken Deutsch. Und jedes Mal hat er gesagt, dieser Kerl ist Deutscher. Und wenn du mir nicht glaubst, beweise ich's dir. Und eines Tages ging der Mann an uns vorbei und mein Mann sagte Adios auf Deutsch. Und der andere antwortete irgendetwas auf Deutsch. Siehst du, hat mein Mann gesagt, der ist Deutscher. Der hat hier gewohnt wie ein Gespenst. Nichts Persönliches. Was könnte ich Ihnen sonst noch erzählen? Kommen Sie doch heute Nachmittag ins Kommissariat, da können wir dann ein Fahndungsbild anfertigen. Sie haben uns sehr geholfen, Signora. Ja, vielleicht fällt mir ja noch was ein. Ja, das wäre natürlich schön. Und ich kann ja meinen Mann noch mal fragen. Ja, tun Sie das, Signora, tun Sie das. Danke, auf Wiedersehen. Das war ein Profi, wie wir ihn hier noch nicht hatten. Du meinst ein bezahlter Killer? Ja, wahrscheinlich. Fördmann sagt, es war ein Deutscher. Die beiden blieben an dem Fenster stehen, von dem man auf die Mauern des gegenüberliegenden Gefängnisses sehen konnte. Auf diese Fensterbank hatte sich der Mann gestützt, den Hahn gespannt und abgedrückt. Sie wollten Montero loswerden. Na klar, er hat gedroht auszupacken und da haben sie beschlossen, ihn loszuwerden. Nein, nein, loswerden wollten sie ihn vorher schon. Dann erst hat er gedroht. Und dann haben sie ihn umgebracht. Wie meinst du das? Denk mal drüber nach. Ich werde mal sehen, was die Gegenüber sagen. Faura wird schon warten. Als Huertas die Straße überquerte, fiel ihm ein offenstehender Container auf. Er fischte ein paar Plastikteile heraus für Oscars Raumschiff. Der Wachtposten an der Gefängnispforte konnte kaum glauben, dass er das Zeug für den Inspektor aufbewahren sollte. Keine Angst, das nehme ich nachher wieder mit. Hallo, Frau. Hallo, Chef. Ja, was haben wir denn da? Du brauchst gar nicht so blöd zu gucken. Das ist für meinen Jungen. Ach so. Ich will mir mein Raumschiff bauen. Und wenn ich die schönen Teile liegen gelassen hätte, dann wären sie womöglich weg, wenn wir hier fertig sind. Ein Raumschiff aus Müll. Wieso Müll? Das ist ein wunderbares Oberdeck. Obendrauf kommt ein alter Rasierer, dieses gewölbte Teil, in das man früher die Klinge einlegte. Sieht aus wie ein Radar. Leider bekommt man die Rasierer heute nicht mehr so leicht. Du könntest doch einen Lockenwickler nehmen, so in der Mitte durchgeschnitten. Keine schlechte Idee. Und wenn du das Ganze schön weiß lackierst und vor einen schwarzen Hintergrund stellst, der reinste Krieg der Sterne und für jeden Spielberg-Film verwendbar. Das Gespräch mit dem Bischof fand in einer großen, mit Tisch und Feldbett ausgestatteten Zelle statt, in der verheiratete Häftlinge ab und zu mit ihren Frauen zusammenkommen durften. Bist du eigentlich verheiratet? Was ist denn das für ein junger Hüpfer? Heißt Faura. Warum ist Montero umgelegt worden? Der ist viel zu frisch, um sich in solche Schweinereien einzumischen. Dann erzähl uns mal von den Schweinereien. Was steckt hinter Monteros Tod, hä? Wird am Dad gestört. Wen? Als wir dich geschnappt haben, hast du mich gefragt, oder bezahlen euch die Ausländer besser? Wen hast du da gemeint? In dem Brief, den Montero an die Zeitung geschickt hat, Montero hat er auch von Ausländern verrückt. Gesprochen, von ausländischen Unternehmen. Und ihr seid verrückt, wenn ihr glaubt, ich würde auspacken. Verdammt nochmal, wo zum Teufel glaubst du eigentlich, wo du bist, Bischof? In deiner Stammkneipe? Sieh sich einer den Frischling an. Du bist im Knastmeister. Ach nee, guck an. Ja, was könnt ihr mir da noch anhaben? Wollt ihr mich etwa noch tiefer einlochen? Wir könnten zum Beispiel vermuten, dass du mit denen, die Montero umgelegt haben, unter einer Decke steckst. Wo habt ihr denn diese Leuchte her, Huertas? Wenn wir Gerüchte in Umlauf bringen, wird dir das Lachen schon vergehen. Montero hatte viele Freunde. Nicht nur draußen, auch hier im Knast. Warum quetscht ihr dann nicht gleich Monteros Freunde aus? Du kennst doch die Ausländer, oder? Mann, Mann. Also, was läuft da ab? Ihr könnt es euch doch denken. Die großen Multinationalen. Welche? Na, die großen Multis. Jetzt, wo wir in der EG sind und in der NATO und diesem ganzen Mist, rücken uns die Ausländer auf die Pelle. Jetzt haben wir offene Grenzen. Redest du von Siemens? Siemens? Kannst du dich dann vielleicht ein bisschen klarer ausdrücken? Also, ich hatte mehr als 3 Dutzend Leute unter mir. Und Montero noch einige dazu. Aber das ist nichts gegen die neuen Großunternehmer. Ich sage Großunternehmer, Huertas. Und ich will, dass du mich richtig verstehst. Ja, ja. Mir ist schon ganz klar, dass ihr glaubt, das hätte alles nichts zu sagen. Organisiertes Verbrechen gibt es hier nicht, weil wir Spanier zu anarchistisch sind und so weiter und so fort. Aber ihr werdet euch noch wundern. Machst du dich nicht ein bisschen wichtig? Jetzt hör mir mal gut zu, Huertas. Und du auch, Frischling. Hört beide gut zu, weil ich es nur einmal sage. Montero und ich und all die anderen waren ein Fliegenschiss gegen das, was jetzt kommt. Wer ist zu dir gekommen, Bischof? Mit wem hast du geredet? Ein monatliches Ruhegeld haben sie mir angeboten. Mir? Ich habe sie zum Teufel gejagt, weil ich nicht wusste, wer sie waren. Aber als es mir zu dämmern begann, war es zu spät. Beim nächsten Mal haben sie mich kaum noch gekannt. Sie haben mir gesagt, ich solle mich verziehen und denen Platz machen, die was von der Arbeit verstünden. Wer? Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir überhaupt nichts sagen, was du nicht auch auf anderem Wege erfahren könntest. Dann sag mir, was du mir sagen kannst, verdammt nochmal. Ich war dabei, als Montero umgelegt wurde. Ach nee. Ein Vögelchen hat ihn von unten gerufen. Sie rief ihn beim Namen. Montero, Montero. Erst kannte er sie nicht. zuckte nur mit den Schultern und hat nicht reagiert. Zu mir hat er gesagt, Bischof, sieh mal nach, was sie will. Ich habe hinausgesehen und sie hat gesagt, ich bin's. Paloma. Paloma? Ja. Dann hat sie gesagt, Silvia schickt mich. Da hat Montero angebissen. Und als ob er diese Silvia ein Leben lang kennen würde und das größte Vertrauen zu ihr hätte, hielt er seine Fresse raus. Er sagte noch zu mir, geh weg. Dann machte es bumm. Und wer ist diese Silvia? Was weiß ich. Mehr kann ich euch nicht sagen. Und das, was ich euch jetzt erzählt habe, habe ich auch nur gesagt, weil ich nicht der einzige Zeuge war. Im Gefängnis wimmelt's von Monteros Freunden. Der Frischling ist gar nicht so dumm. Aber es sind auch Freunde von vielen anderen hier. Frischling, lass uns gehen. Und ruf uns an, wenn du was brauchst, ne? Einen Scheißdreck werde ich tun. Sola, was sagst du dazu? Tja, ich weiß nicht. Ich bin überzeugt, dass irgendwelche Ausländer versucht haben, die Einheimischen... Ein paar Bandenchefs haben eingewilligt, aber von Montero und vom Bischof wissen wir, dass sie abgelehnt haben. Und weiter? Ja, ich frage mich... Also jetzt passiert Folgendes. Richter Bertrand startet eine Säuberungsaktion, um die städtische Kriminalität einzudämmen. Er bringt eine Menge Leute hinter Gitter und zum ersten Mal auch den Bischof und Montero. Sonst konnte man ihnen nie was nachweisen. Ist doch merkwürdig, oder? Vor ein paar Tagen hast du noch voller Achtung von Bertrand gesprochen. Ja, seither ist einiges passiert. Sag mal, was erzählst du mir da eigentlich? Stell dir vor, wir finden auch bei den anderen, die Bertrand in den Knast gesteckt hat, heraus, dass sie in der gleichen Geschichte stecken wie Montero oder der Bischof. Dass sich alle geweigert haben, mit den Ausländern zu paktieren und daraufhin völlig legal aus dem Verkehr gezogen wurden. Willst du damit sagen, dass Bertrand unter Zwang gehandelt haben könnte? Es gibt viele Arten von Zwang. Er hat vielleicht nicht mal gemerkt, dass er unter Druck gesetzt wurde. Was erwartest du eigentlich von mir? Ich wollte dich bitten, mit Bertrand zu sprechen. Diskret, versteht sich. Mal sehen, was er zu der ganzen Sache mit Montero und dem Bischof und der These von einer neuen Mafia zu sagen hat. Kann ich machen. Natürlich. Morgen ist Donnerstag. Da treffe ich Bertrand in der Sporthalle. Danke. Du tust mir einen großen Gefallen. Bis dann also. Paco? Ja? Grüß den Jungen. Danke. Mach ich. Ich an deiner Stelle würde das nicht jedem gleich unter die Nase reiben. Ganz egal, ob du recht hast oder nicht. Das kann dir Ärger ersparen. Solar kann ich vertrauen. Den meine ich nicht. Ich meine die Kollegen auf dem Revier. Kannst du bei einem einzigen sicher sein, also wirklich sicher, dass man ihm vertrauen kann? Komm, übertreib nicht. Wir riskieren Kopf und Kragen. Kriegen ein Scheißgehalt. Da wunderst du dich noch, dass sich jemand zu einem guten Preis kaufen lässt? Was würdest du tun, wenn dir einer ein festes Einkommen anbieten würde? Sagen wir 50.000 im Monat, damit du mit ihm zusammenarbeitest. Was für eine Frage. Eine Frage immerhin, die in seinem Gehirn für Sekunden eine vollkommene Leere verursachte, die ihn dann sprachlos machte und wütend zugleich. Aber er sagte nichts. Der Weg über die Spitzel ist lang, verschlungen, voll von geheimen Telefonanrufen, geheimen Zeichen, verstohlenen Zusammenkünften an dunklen Straßenecken und leisem Geflüster. Wir suchen eine Silvia, die gute Beziehungen zu den einschlägigen Kreisen hat. Wie soll die heißen? Silvia. Olivia? Silvia, verdammt! Rauscht's bei dir in der Leitung oder was? Der Weg über die Spitzel führt durch schmutzige, nach Urin stinkenden Gassen, in denen sich alle Sorten von leichten Mädchen, Strichern und Transvestiten tummeln. Die Erfahrung zeigt, dass Männer redseliger sind, wenn sie sich bei einer Frau wohlfühlen. Das ist nichts Neues, das war schon bei Mata Hari so. Carmen? Hm? Wir suchen eine Silvia. Und wieso fragst du mich, mein Großer? Es gibt eine Million Silvias, mein Prinz. Ich zumindest kenne eine Million. Eine Silvia, die ein Täubchen namens Paloma kennt. So, so. Eine Silvia und eine Paloma, die Thomas Montero kannten, den der letzte Woche im Knast abgekratzt ist. Olle! Der Weg über die Spitzel führt durch viele Bars, die man besuchen muss, in denen man warten muss. Und dabei so tun, als würde man nicht im Entferntesten auf jemanden warten. Ich würde Ihnen sagen, steckt euch eure Knete sonst wohin. Wieder erwarten dauerte es bei Faura einen Moment, ehe er begriff, wovon Huertas sprach. Er runzelte die Stirn. Naja, du hast schon recht, aber... ich glaube, nur wenige würden so reagieren wie du. Würdest du anweisen? Würdest du dich kaufen lassen? Ich weiß nicht. 50.000 sind kein Pappenstiel. Ich müsste zumindest länger überlegen als du. Huertas glaubte nicht, dass man Faura kaufen könnte. Er fand ihn zwar manchmal ziemlich impulsiv und unbesonnen, aber er hatte Vertrauen zu ihm. Und von allen Kollegen war Faura ihm am liebsten. Hier wird ein Fusel ausgeschenkt, der unmittelbar zum Tod führt. Komm, lass uns woanders hinziehen. Ne? Nach 3 weiteren Kneipen und 4 Spitzeln ging es um ein Mädchen, das Faura am Morgen bei seinen Ermittlungen in einer von Monteros oben ohne Bars kennengelernt hatte. Sowas ist mir seit Jahren nicht mehr passiert. Und du würdest dich wirklich mit einer einlassen, die im Puff arbeitet? Du nicht? Ja, ich schon, aber ich dachte du nicht. Ich nicht? Hätte ich dir irgendwie nicht zugetraut. Ach, und wieso nicht? Weiß nicht. Passt nicht zu dir. Ein junger Mann, der auf die Theke zusteuerte, blieb stehen, als er Faura erkannte. Hallo. Du wolltest was von mir? Ja, wir suchen eine Silvia, die eine Paloma kennt. Wir haben was mit Montero zu tun, der im Modello umgebracht worden ist. Ich weiß nichts. Dann lass dir was einfallen. Es ist dringend. Wird gemacht, Chef. Der Augenblick der Ernte kam früher als erwartet, schon am nächsten Tag, Freitag, als Huertas gerade im Auslandsdezernat war. Er war verkatert, schlecht gelaunt, die Nacht steckte ihn noch in den Knochen. Mürrisch hatte er sich darum gekümmert, dass die deutsche Polizei das Phantombild von Monteros Killer bekam, das nach den Angaben der Hauswartsfrau angefertigt worden war. Auslandsdezernat? Erkennungsdienst Castanis. Ja. Ist bei euch Inspektor Huertas? Huertas, für dich Erkennungsdienst. Ja, Huertas. Hier ist eine verrückte Schwuchtel, die darauf besteht, mit dir zu sprechen. Die Tunte behauptet, ihr wärt dicke Freunde. Auf dem Weg zum Erkennungsdienst dachte er, dass es sich nur um Carmen handeln könnte. Carmen war eine Art Tracker als Transvestit, der sich seine Weiblichkeit tagtäglich mit den Fäusten erkämpfen musste. Für Huertas war schwer vorstellbar, dass es angesichts dieser Hände, dieser Muskeln überhaupt jemanden geben konnte, der sich von seinen weiblichen Qualitäten überzeugen ließ. Es schien unmöglich, die los beachtlichen Organe zu vergessen, die Carmen unter ihrem Minirock verbarg. Ah, da bist du ja, mein Prinz. Ich habe ihn beim Dielen erwischt. Sie war völlig zerzaust, das Kleid zerrissen und rieb sich einen blauen Fleck am Knie mit Spucke ein. Was ist dir denn passiert? Ich habe Informationen für dich. Das ist schön, mein Täubchen. Huertas, tu nicht so, als würdest du mich nicht sehen. Der fixt und dealt. Erstmal bin ich dran, das ist mein also, Mann. Also, was mal loskam. Ach, einer, der nicht zahlen wollte. Wenn man sich das einmal gefallen lässt, nutzen die das sofort aus. Und, was hast du gemacht? Ich habe ihm ein bisschen den Schädel eingehauen. Mit dem Stöckelschuh. Verdammt, Huertas, ich brauche eine Aussage von diesem Verrückten. Reg dich ab, Castanis. Was sagt denn unser Täubchen dazu? Sie sagt nix da. Ich arbeite mit wem ich will. Und diesem Bullenarsch da traue ich gar nicht. Was hat der gerade gesagt? Dir gebe ich gleich den Finger weg. Du hast das selber gehört, Castanis. Sie will nichts von dir wissen. Was soll das heißen? Besorgst du ihm etwa das Rauschgift? Verpiss dich! Oder besorgst du es ihm von hinten? Raus hier. Du weißt genau, wie der Laden läuft. Das ist mein Spitzel. Aber ich habe ihn festgenommen. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ja, dann beschwer dich doch. Oh Gott, das gibt's doch nicht. Was ist denn mit dem los? Hat er sich etwa in mich verliebt oder was? Jetzt erzähl mal. Okay. Da ist eine, die Silvia heißt, ja? Und Beziehung zu den einschlägigen Kreisen hat. Wie einschlägig? Na, Stoff. Sie betreibt eine Bar, wo mehr Stoff im Umlauf ist als in der größten Textilfabrik. Und in dieser Bar arbeitet ein Mädchen, das Paloma heißt und an der Nadel hängt wie ein Faden. Diese Paloma und ich sind schon ein paar Mal ins Geschäft gekommen. Wie heißt die Bar? Lässt du mich auch laufen? Kennst mich doch. Club Merecumbe. Der Club Merecumbe befand sich nicht im Barrio Chino, sondern in der Oberstadt. Er lag in einer Straße, die den Hang hinaufführte, nahe der General Mitre. Die Außenfront wirkte unaufdringlich, kein bisschen plump, schien Niveau und Diskretion zu versprechen. Geöffnet wurde um 6, Huertas und Faura erschienen um 6:30, als die Senoritas sich gerade ihrer BHs entledigten und die Klimaanlage, die Luft noch nicht gekühlt und den Geruch von Desinfektions- und Reinigungsmitteln noch nicht ganz vertrieben hatte. Ja, was kann ich für euch tun, meine Süßen? Hol uns doch mal Silvia, mein Mäuschen. Silvia? Wieso? Polizei. Ach so. Dann schaue ich doch mal, ob sie auch da ist. Huertas und Faura ließen sich an der Theke nieder. Arbeitet hier die Kleine, die dir den Kopf verdreht hat? Nee. Die hier könnten doch ihre Großmütter sein. Dann sollte ich deine Kleine mal unter die Lupe nehmen. Klingt ja ganz nach Prostitution von Minderjährigen. Noch bevor Faura protestieren konnte, erschien am anderen Ende der Theke eine Frau. Willkommen. Es war eine auffallend schöne Frau. Was kann ich für Sie tun? Ihr Gesicht war herb und edel, von unwandelbarer wie zeitloser Schönheit. Um die Lippen hatte sie den Hauch eines entspannten, ganz leicht spöttischen, nein, eher komplizenhaften Lächelns. Und ihre dunklen Augen schienen so lebhaft und wach, als könnten sie sofort jeden Schwachpunkt eines Gegners ausmachen. Polizei. Ich weiß. Setzen Sie sich doch wieder. Sie trug eine hochgeschlossene Bluse, die nichts zeigte und auf Distanz hielt. Aber sie war so eng anliegend, dass man trotzdem sah, dass diese Frau alles hätte zeigen können. Seien Sie meine Gäste. Was kann ich Ihnen anbieten? Ich denke, ich nehme einen Ballantines. Sie auch? Silvia, alias Serafina, die Katalanin. Früher hieß ich so, als ich mich noch schlecht benahm. Kanntest du Thomas Montero? Nein. Wer ist das? Das fängt aber nicht gut an, meine Liebe. Wir haben Erkundigungen eingezogen und man hat uns gesagt, dass Montero des Öfteren hierher zu kommen pflegte. Meine Kunden sind mir nicht alle namentlich bekannt. Und Paloma? Paloma. Wir wollen mit Paloma reden, mit euch beiden. Paloma arbeitet nicht mehr bei uns. Sie hat im Lotto gewonnen. Aber wir haben noch andere schöne Mädchen. Was soll das heißen? Das heißt, dass Polizisten in meinem Haus sehr gut behandelt werden. So? Wie viele kommen denn so her? Heute sind es schon mal 2. Huertas bemühte sich ganz gelassen nach dem Whiskyglas zu greifen. Bei dir auch was anderes, ich meine außer Naturalien. Sie sahen sich in die Augen wie Pokerspieler, die versuchten, das Spiel des anderen zu durchschauen. Ich will mal nachsehen. Sie lächelte, drehte sich um, zog eine Schublade auf, nahm einen Briefumschlag heraus und legte ihn vor Huertas hin. 20.000. Nicht schlecht. Gehen wir. Wie bitte? Du bist verhaftet. Wegen versuchter Bestechung. Klarer Fall. Gehen wir. Silvia reagierte so, als wäre sie geohrfeigt worden. Sie presste die Lippen fest aufeinander. Schließlich griff sie nach ihrer Handtasche, kam hinter der Theke hervor und ging, ohne die Polizisten eines Blickes zu würdigen, auf den Ausgang zu. Rosa, mach den Laden dicht. Wir haben heute geschlossen. Gut. Ich habe Thomas Montero gekannt. Ach, auf einmal? Und ich weiß sogar, wer ihn umgebracht hat. Interessant. Aber spar dir das lieber fürs Präsidium auf. Montero wollte das Mercumbe kaufen, aber ich habe ihm klargemacht, dass da nichts läuft. Trotzdem ist er immer wieder gekommen, weil er sich in Paloma verknallt hatte. Es lief auch gut, bis Adolfo dazwischen kam, Palomas Freund. Du meinst Palomas Zuhälter? Nenn ihn, wie du willst. Ich habe ihn als Rausschmeißer angestellt. Wenn die Mädchen in den Separés die Beine breit machen, dann ist das ihre Sache. Und weiter? Jedenfalls trieben es Montero und Paloma immer toller. Und als Adolfo Paloma dafür eine Tracht Prügel verabreichte, kamen am nächsten Tag irgendwelche Kumpels von Montero und haben Adolfo eins draufgegeben. Das war die Kriegserklärung. Wenig später habt ihr Montero festgenommen und in den Knast gesteckt. Adolfo hat Paloma dann gezwungen, Montero ans Knastfenster zu locken. Die Kleine hat's tatsächlich getan. Woher weißt du das alles? Warst du etwa dabei? Ich weiß es eben. Adolfo wollte sich an Montero rächen. Er hat ihm den Kopfschuss verpasst. Das war's doch, was ihr wissen wolltet, oder? Faura stoppte direkt vor dem Präsidium und Silvia sah Huertas erwartungsvoll an, als wollte sie hören, ist in Ordnung. Vielen Dank für die Auskünfte. Wir werden uns erkenntlich zeigen. Und warum erzählst du uns das alles? Weil Adolfo und Paloma danach aus meinem Geschäft ausgeschieden sind und ich nichts mehr mit ihnen zu tun haben will. Komm mit nach oben. Wenn ihr es aufschreiben wollt, ich sage euch auch die Adresse von Adolfo und Paloma. Ihr könnt alles nachprüfen, was ich euch erzählt habe. Na klar werden wir es aufschreiben und natürlich sagst du uns die Adresse, aber oben im Präsidium. Okay, ich gehe schon mal vor. Jetzt hör mal gut zu, du neumal kluger Bulle. Du solltest begreifen, dass ich zu den Gewinnern in diesem Spiel gehöre und dass du hier überhaupt nichts ausrichtest. Morgen bin ich wieder frei. Wollen wir wetten? Komm, raus jetzt. Warte, warte. Ich mach dir noch ein Angebot. Den Mörder von Montero habe ich dir schon serviert. Ein Orden für den Anfang. Außerdem könntest du ein festes Monatsgehalt beziehen. Es gibt einige Kollegen, die leben schon ganz gut damit. Na, was hältst du davon? Er wälzte sich die ganze Nacht hin und her. Mit welcher Selbstverständlichkeit hatte Montero sein Scheckheft gezückt? In der Gewissheit, dass jeder bestechlich ist. Mit welcher Überheblichkeit hatte Silvia ihn kaufen wollen, wie ein Strandkleid? Und auch das raubte ihm den Schlaf, sich vorzustellen, dass sie recht haben könnte. Dass es Kollegen gäbe, die ohne mit der Wimper zu zucken ein zweites Monatsgehalt kassierten. Wer? Paco, was ist los? Wir wollten doch Paloma und ihren Macker hochnehmen. Ach du Scheiße, tut mir leid, ich hab verschlafen. Nur einen Kaffee und ich komme. Okay, bis gleich, aber beeil dich, hä? Ferriol? Amelia? Hallo, Bulle, was gibt's? Wir warten auf dich. Ich kann Oskar heute nicht abholen. Ach ja? Das geht heute nicht, ich habe einen Einsatz. Sag mal, du weißt aber, dass dein Sohn morgen Geburtstag hat. Ja, ja, natürlich. Ich habe auch ein Geschenk für ihn. Ja, das ist so toll, dass er sich das nicht vorstellen kann. Na, dann hoffe ich, dass du morgen nicht auch einen Einsatz hast. Nach dem Einsatz wollte er noch in die Calle Aragon, um Sprühfarbe für das Raumschiff zu kaufen. Bertrand hat Silvia freigelassen. Das darf nicht wahr sein. Ist es aber. Und unsere Aussagen? Reichen anscheinend nicht aus gegen Silvias Zeugen. Aber die hatte doch keine. Jetzt hat sie welche. Und die sagen, wir hätten da vielleicht etwas falsch aufgefasst. Jedenfalls ist Silvia erstmal frei. Dieser Blödmann von dieser Edelmutter einwickeln. Na, jetzt kann ich wenigstens sicher sein, dass Bertrand da bis zum Hals mit drin steckt. Und was willst du tun? Willst du ihn anzeigen? Ein Flittchen wie dieses braucht auch keinen Richter. Jeder x-beliebige Polizeibeamte tut's auch. Er hörte gar nicht mehr richtig hin. Sie hatte tatsächlich Recht behalten und er kochte vor Wut. Der Fahrer vor ihm konnte allerdings auch nichts dafür. Sag mal, Ist das hier richtig? Ja, das ist die Straße nach Valvidrera. Sie sind da, Frischling. Wie ich es befürchtet habe, Sie sind da. Sie haben alles gekauft, was käuflich war, und aus dem Weg geräumt, was Sie gestört hat. Wer ist da? Von wem redest du? Ich weiß es nicht, noch nicht. Es ist jemand mit Macht und Einfluss, der in Barcelona gerade Land erobert. Aber im Moment wissen wir schon mal, dass wir einen Richter gekauft haben. Das wissen wir nicht, Huertas. Du hast keine Beweise. Eine ganze Reihe unserer Kollegen haben sie ebenfalls gekauft. Mein Lieber, es hat mir diese Nutte gestern gesteckt. Oh Mann, merkst du denn jetzt erst, dass der ganze Laden stinkt? Das halbe Leben stochern wir in der Scheiße rum und dann wunderst du dich, dass wir alle ein bisschen stinken. Wir sind doch alle ein bisschen korrupt, du und ich genauso. Wir dulden die Prostitution, den Shitverkauf, das Glücksspiel. Und warum? Damit irgendwelche Nutten oder Dealer uns über noch viel schlimmere Dinge informieren. Die großen Gangster kriegen wir doch nicht. Irgendwann kommt der Tag, an dem du merkst, dass du der Arsch bist. Weil du dein Leben für 50 Centimos aufs Spiel setzt. Die Gangster setzen ihr zwar auch aufs Spiel, aber die verdienen wenigstens Millionen. Frischling, Hals, Maul! Der Seat kroch die Kurven nach Valvidrera hoch und ließ Barcelona grau unter einer Smogwolke hinter sich. Hier oben auf der Landstraße hatte man das Gefühl, als flöge man über die Welt. Und Fahuras Monolog klang wie ein Prozessurteil, das die Stadt Barcelona und ihre Polizei für schuldig erklärt. Das Haus, umgeben von Farnkraut, stand am Rand eines Pinienwäldchens an der Bergflanke, die nach Lesianes abfällt. Es war früher ein stattlicher Landsitz gewesen, jetzt aber machte es den Eindruck, als habe sich schon lange niemand mehr richtig darum gekümmert. Das Mädchen auf der Terrasse war noch sehr jung. Sie war nur mit einem Bikinihöschen bekleidet und lag mit geschlossenen Augen in der prallen Sonne. Sie sah sehr hübsch aus. Aber Huertas bemerkte sofort die hässlichen Einstichstellen in den Armbeugen, auf den Handrücken und an den Beinen, als er über ihr stand. Adolfo, geh nicht aus der Sonne. Wenn du wieder einen Eiswürfel hast, dann schau ich. Paloma, wir wollen dir nichts tun, wir sind hinter Silvia. Die wollen Adolfo, die wollen! Hör auf! Paloma, hör auf, das wird dir wehtun! Adolfo kam aus dem Haus gestürzt. Ein muskulöser blonder Riese. Wie ein Stier rannte er mit gesenktem Kopf auf Huertas los. Faura sprang ihm in den Weg und versuchte, seine Pistole zu ziehen. Er hatte keine Chance und klappte wie ein Messer zusammen. Huertas schaffte es, eine Hand frei zu bekommen und schlug blindlings auf das Mädchen ein, sodass sie ihn losließ. Mit einem Satz sprang er zur Seite, zog die Pistole und zielte auf Adolfo. Als die Kugeln um seine Ohren pfiffen, blieb er keuchend stehen, den Blick auf Huertas gerichtet, der einen Angriff von hinten befürchtete und zur Wand zurückwich. Sag dem Mädchen, es soll keinen Scheiß machen. Scheiße, die Haut ab! Faura rappelte sich auf und noch bevor Huertas irgendetwas sagen oder überhaupt reagieren konnte, versetzte er Adolfo einen Tritt in die Weichteile. Es reicht. Lass ihn in Ruhe, verdammt. Kennst du diesen Mann? Er hielt Adolfo das Phantombild des Deutschen hin. Nein. Das ist der Mann, der die Wohnung gemietet hat, von der aus auf Montero geschossen wurde. Ja, stimmt. Hab nicht richtig hingeguckt. Den kenne ich. Von ihm habe ich die Wohnung gekriegt. Und wie heißt er? Hab ich vergessen. Ihr seid so dick befreundet, dass er dir seine Wohnung überlässt und du weißt nicht, wie er heißt? Ich will ihn da nicht reinziehen. Er hat mit der Sache nichts zu tun. So, und woher kennst du ihn? Aber was wollen Sie noch, Herr Inspektor? Der Mann hat doch bereits gestanden. Er hat zugegeben, dass er Senor Montero getötet hat. Was wollen Sie also noch? Ich will ihm beweisen, dass er lügt, dass er für einen anderen den Kopf hinhält. Das ist nicht Ihre Aufgabe, das zu beurteilen, Herr Inspektor. Das ist die Aufgabe des Richters, der das Verfahren leitet. Der Richter, der das Verfahren leiten sollte, war natürlich Bertrand. Er hatte Montero hinter Schloss und Riegel gesetzt und danach die Untersuchung seines Mordes übernommen. Na schön. Aber jetzt möchte ich, dass Sie mir erzählen, was Sie mit dem Gewehr gemacht haben. Weggeworfen. Wohin? Ich sag nichts mehr. Halt mich nicht zum Narren! Wo hast du es hingeworfen? Hör auf, Huertas. Das bringt doch nichts. Als Adolfo abgeführt wurde und der Anwalt sich verabschiedete, blieb Huertas auf seinem Drehstuhl sitzen und rieb sich die Stirn mit den Fingerspitzen. Na, wie läuft die Sache? Ich habe gehört, ihr habt einen festgenommen. War gesprächig. Hat gestanden. Na, gratuliere. Irgendwas ist da faul. Bin sicher, dieser Adolfo ist so eine Art Sündenbock. Zeig mal das Geständnis. Sind genau Silvias Worte. Die einzige Abweichung ist die, dass er bestreitet, Paloma vorgeschickt zu haben, um Montero von der Straße aus zu rufen. Aber es sieht doch ganz plausibel aus. War schwierig, das aus ihm herauszubekommen. Nee, nicht besonders. Im Gegenteil. Tja, es ging alles zu einfach. Den Kerl hat man uns geradezu serviert. Der tut so, als könnte ihm nicht viel passieren. Wieso? Das verstehe ich nicht. Na, die müssen ihn gut bezahlt haben, damit er diese Komödie mitspielt. Mord aus Eifersucht. Also hör mal, auch bei Mord aus Eifersucht wandert er für einige Jahre in den Knast. Wieso sollte der für ein paar Scheine ein falsches Geständnis ablegen? Für ein paar Scheine? Jedenfalls ist es das, was du von Anfang an nicht hören wolltest. Und du weigerst dich immer noch, es zu glauben, obwohl dir gar nichts anderes übrig bleibt. Ich weiß schon, worauf du hinaus willst, aber ich sag dir, du hast dich verrannt. Barbuena, jetzt hör mir mal gut zu, mein Lieber. Wir sind es nicht, die entscheiden, ob einer schuldig oder nicht schuldig ist. Das ist Aufgabe des Gerichts. Wir haben einen Verdächtigen und der hat gestanden und damit ist unsere Aufgabe beendet. Ist das klar, Huertas? Balbuena war wirklich ein Beamtenarsch. Er hielt sich an seine Vorschriften und tat fleißig nur das, was man von ihm erwartete. Ein willfähriger Staatsdiener, dachte Huertas. Oder steckte mehr dahinter? Ja. Huertas, entschuldige. Mhm. Ist für dich. Eine Frau dran. Hm. Hallo? Sind Sie der Bulle, der heute Morgen in Val Vidrera Adolfo Turek festgenommen hat? Mit wem spreche ich? Ich bin Paloma. Paloma Calaf. Die Freundin von Adolfo. Von wo rufst du an? Hat er gestanden? Hat Adolfo gesagt, dass er Montero erschossen hat? Von wo rufst du an? Das stimmt nämlich nicht. Adolfo sagt das nur, weil die ihn gezwungen haben. Adolfo war es nicht, ich schwöre. Hör mal, darüber müssen wir uns in Ruhe unterhalten. Wo können wir uns treffen? Sie haben doch gesagt, dass es Ihnen darum geht, Silvia zu schnappen. Das stimmt doch, oder? Ja, das stimmt. Wo können wir uns sehen? Ich brauche Stoff. Die Schweine wollen mir keinen Gramm verkaufen. Sie lassen mich hängen. Sie wollen mich fertig. Ja, okay. Ich bringe was mit. In einer halben Stunde. Plaza Real. Auf der Terrasse einer der Bars. Und? Wer war's? Das war unsere Chance, dass Valbuena sich Adolfos Geständnis sonst wohin stecken kann. Die Braut? Paloma? Etwa die? Genau die. Mensch, die erzählt dir doch, was du hören willst. Nur damit wir ihren Kerl freilassen. Erzähl du mir lieber, wo ich jetzt Stoff herkriege. Was? Bist du jetzt total übergeschnappt? Die will, dass du ihr Stoff mitbringst? Mensch, mach bloß keinen Scheiß. Was wir heute beschlagnahmt haben, das müsste doch noch oben im Labor liegen. Du willst wirklich drauf eingehen? Ja. Paco! Ja! Der Gedanke, dass du recht haben könntest und nicht der Kommissar, macht mir irgendwie Angst. Mir auch, Frischling. Mir auch. Aber soll ich dir mal was verraten? Was mir weitaus mehr Angst macht, ist die Vorstellung, dass die Dinge tatsächlich so liegen könnten, wie ich es vermute, und dass alle die Hände in den Schoß legen. Es ist höchste Zeit, dass sich jemand darum kümmert, bevor alles zu spät ist. Hin und wieder gab Huertas solche Sätze zum Besten und war selbst von ihnen überzeugt. Wie um zu zeigen, dass er viel im Kino gelernt hatte. Barcelona Connection, Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Andreu Martín, aus dem Spanischen von Elisabeth Müller. Funkbearbeitung Eberhard Klasse und Eckehard Skorupa. Sie hörten den ersten Teil. Die Rollen und ihre Darsteller waren Erzähler Peter Fricke, Huertas Christian Brückner, Faura Dirk Plönissen, Silvia Yvonne Devrient, Amelia Cornelia Boje, Paloma Christiane Bach-Schmidt, Bischof Ernst Konarek, Valbuena Elert Bode, Bertrand Charles Wirz, Montero Fred C. Siebeck, Sula Horst Sachtleben, Pförtnerin Rosemarie Gerstenberg, Carmen Reinhard von Stolzmann, Castanis Rainer Basedow, Anwalt Berthold Tötzke, Adolfo Alexander Osteroth. Ferner wirkten mit Boris Jacobi, Mila Huster, Rudolf Gugelsberger, Joachim Jung, Annette Krause, Hans-Jörg Krumpholz, Barbara Stoll, Frank Stöckle und Falk Walter. Gitarre Gerhard Graf Martinez. Ton und Technik Rolf Knapp und Ulrike Koch. Assistenz Michael Utz. Regie Eberhard Klasse. Sie hörten eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1992.